Die Regierungsgewalt wird in Leipzig von den Amerikanern ausgeübt. Schießen aus dem Hinterhalt, Sabotage und Plündern sind verboten. Auf jedes dieser Verbrechen steht die Todesstrafe. Lebensmittelgeschäfte und Lebensmittelversorgung stehen unter unserem Schutz und Vorräte werden gleichmäßig und in gerechter Weise verteilt werden. Behalten Sie Ihre Lebensmittelkarten.